Ein Häuflein von Narren schien das damals zu sein. Von Wahnsinnigen, von Verblendeten, von Törichten, von apolitischen Elementen, die nicht wussten, wie man nun einmal Politik macht. Menschen ohne Namen, Menschen ohne Vermögen, Menschen ohne die entsprechende Herkunft. Was konnten die schon wollen?